Die beiden weisen Herren, die durch einen Wahrtraum von Gott geschickt erfahren hatten, wer allein der würdige Nachfolger des gestorbenen Papstes in Rom sein dürfe, nämlich ein frommer Mann in Aquitanien namens Gregorius, diese beiden Herren gelangen nun, durch Wildnis und Mühsal sich hindurcharbeitend, zu der Fischerhütte, die wir schon kennen, werden, da sie einen reichen Eindruck machen, auch wohlwollend aufgenommen vom Fischer und seiner Frau, und der Fischer legt nun einen von ihm heutigen Tages gefangenen großen Fisch auf den Tisch und tranchiert ihn, und siehe, nun geschieht das Wunder, im Magen dieses Fisches findet er einen Schlüssel, und zwar nicht irgendeinen, sondern eben jenen Schlüssel, mit dem er die Beinfesseln des Gregorius versichert abgeschlossen hat. Nun ist seine Verzweiflung groß, er heult auf und rauft sich Haar und Seele, die Legaten trösten ihn nach bestem Vermögen und lassen sich von ihm hinbringen zu jenem Steine. Da nun finden sie Gregorius, hatten sich vorgestellt, sie würden einen schönen, einen wohlgekleideten, einen üppig und reich geschmückten Mann finden. Und was finden sie? Ein Jammerbild, einen Menschen, der kaum mehr ein Menschenwesen genannt werden kann, reduziert bis auf die Haut, abgemagert, verschmutzt und von Haar überwachsen. An Beinen und an Armen war er schwach wie ein Kindelein. Es möchte Gott erbarmen. Und nun fahren wir fort bei 3449. Da ihm die Fessel Nacht und Tag um seine beiden Füße lag, so hatte sich, wo sie gesessen, das Fleisch grausamlich weggefressen herab bis auf die Knochen gar, so daß sie überströmt war mit Blut zu allen Stunden aus seinen frischen Wunden. Dass sie, meint die Eisenfessel, das war für ihn die schwerste Pein vor all den anderen Leiden sein, wie wenn man eine Dornenhecke mit einem Leinentuch bedecke, so könnte man bei ihm nachzählen, um hier ein Gleichnis auszuwählen, die Knochen alle, groß und klein, so wenig hüllt die Haut sie ein. Wie sehr der gotterwählte Held an Leib auch durch die Not entstellt, so war der Heilige Geist ihm doch hilfreich darin gewesen, noch, dass ihm nicht auch des Geistes Kraft in seinen Nöten ward entrafft. Ihm war noch in der Leidenstunde geblieben seine alte Kunde von Büchern und von Gottes Wort. Die ihn aufsuchen wollten dort, ergriff ein solcher Barmen, als sie den Leib des Armen dort auf dem wilden Steine sahen, wie ich euch habe kundgetan, dass ihnen reiche Tränen flossen, wie Regen ihr Gewand begossen. Und nun beschworen sie bei Gott ihn und bei Gottes Gebot, dass er sie wissen ließe, ob er Gregorius hieße. Da er so ernstlich ward gemahnt, da macht er ihnen das bekannt, dass er Gregorius wäre. Nun sagten sie die Märe, warum sie wären hergekommen, wie ihr das habt von mir vernommen, da ihnen beiden in der Nacht Gott habe selbst Bescheid gebracht, dass er ihn selber hätt ernannt und selbst erwählt auch und erkannt, dass er sein Richter sollte werden an seiner Stelle hier auf Erden. Als diese Botschaft er empfing, wie nah das seinem Herzen ging, das Haupt zur Erde niedersenkte er, dem Gott seine Liebe schenkte. Mit manchen Tränen sprach er dann, nicht fähig, sie zu blicken an, wenn Christenleut ihr beide seid, dann dem Herrgott heute Ehre weit und geht von hier mit schnellem Fuß, da ich die Ehr entbehren muß, dass je die Gnade mir geschehe, dass ich auf gute Menschen sehe, mit meinen Augen sündenvoll. Gott ist das auch bekannt zu wohl, dass ich so unrein bin an Leibe von Sünden, dass ich billig bleibe alleine bis an meinen Tod. Das erinnert uns an den Aussätzigen, der ausgestoßen ist, unrein am Leibe, exkommuniziert und nicht würdig auf gute Menschen zu blicken. Dass mir der einst von ew'ger Not die Seele möge ledig werden, das erwerb ich mir hier auf der Erden. Wär ich bei Ihnen heute, so müssten gute Leute, was ich gesündigt, schuldlos tragen. So hoch wie meine Frevel ragen, so möchten Gras und Bäume schier und was je grünte nah bei mir verdorren von dem wilden Grimme hier meiner schuldbefleckten Stimme und von der Bitterkeit der Last, wo meine Füße suchten Rast. Denn dass des süßen Wetters Gruß, von dem die Welt bestehen muß und auch der milde Segen von Winde oder Regen auch mir gemeinsam sollten sein, als ob ich wäre sündenrein, dass auch der lichte Sonnenschein so mild und gnädig wollte sein, dass er so voll mich lachte an wie einen jeden andern Mann, die Gnade wär mein Leib nicht wert. Dass ihr zum Meister mich begehrt, das ist ein ausgemachter Spott. Ich hab vor unserem Herrn und Gott bisher verdient nur allzu voll sein ganzes Zürnen, seinen Groll, als dass er zu mir kehre die hohe Gnad und Ehre, die einem Papste werden soll. Zu Rom entbehrt man meiner wohl, kann man getrost auf mich verzichten. Euch wär mit mir nicht wohl geschehen. Könnt ruhig meinen Leib ihr sehen? Er muss euch widerwärtig scheinen und lässt mit Ehr sich nicht vereinen. Ward je von Herrenart mir Kunde? Die ward mir unbekannt, zur Stunde. Ich bin gar ungewohnt der Leute, bleib ihnen fern drum, wie bis heute. Ihr Herren, nehmet selber wahr, mir sind verwandelt ganz und gar der Leib, der Sinn, die Sitten mein. Ganz anders, wie sie sollten sein bei dem, der mächtig herrschen soll. Ich zieme mich zum Papst nicht wohl. Ihr lieben, werten Leute, nun lasset mir das heute zu meinem Heile sein geschehen, dass ihr mich habet hier gesehen und wollet mit mir armen, doch haben mild Erbarmen und denket mein beim höchsten Gott. Wir haben von ihm ein Gebot. Wer für den armen Sünder fleht, schafft auch sich Heil mit dem Gebet. Nun ist es Zeit, dass wir uns scheiden. Wie kann es nütze sein, euch beiden zu wecken Sündenlust in mir? Zu gute Kurzweil hab ich hier. Ich bin gesessen, hier für wahr, nun schon ins 17. Jahr, und keinen Menschen sah mein Blick. Ich fürcht die Freude und das Glück, das mir durch Rede mit euch ward, muß ich dereinsten büßen hart vor ihm, der keine Missetat je ungerecht gelassen hat. So stand er auf und wollt hindann. Da flehten sie ihn beide an, beschworen ihn beim höchsten Gott und seinem heiligen Gebot, dass er doch sitzen blieb in Ruhe und ihrer Rede hörte zu. Nun leisteten sie beide mit Treuen und mit Eide ihm Sicherheit für ihre Kunde, die er gehört aus ihrem Munde, damit er ihnen glaubte, dass. Er aber sprach: Ich war ein volles Fass gefüllt mit Sünd und Schande. Als ich in diese Bande geschlossen ward, hier auf dem Stein, die ihr hier an den Füßen mein erblickt und die ich trage in Sorgen, der Schlüssel wurde da verborgen, gar gut, mit welchem ich darin unlösbar eingeschlossen bin, er liegt im See hier. Der hinein ihn warf, sprach nur dies Wort allein: Wenn er ihn jemals wiederfinde, so sei ich frei von aller Sünde. Ist eines Sünd auch noch so groß, er, dessen Macht die Höll erschloss, erwaltet größerer Gnade noch, wenn Gott, der Herr im Himmel hoch, denn meine viele Missetat durch seinen Trost vergeben hat und ich nun wurde frei von Schuld, so muß uns dafür seine Huld ein recht Erkennungszeichen geben. Wenn nicht, so muß ich hier mein Leben auf diesem Steine enden. Er muß mir wieder senden den Schlüssel, welcher mein Gebein in diese Fesseln hier schloss ein, sonst weich ich von dem Steine nie. Da fiel der Fischer auf das Knie mit mancher Träne vor ihm hin und sprach voll Jammer: Herr, ich bin derselbe schuldbeladene Mann, der sich versündigt hat daran. Ich armer, ich verlorner Tor, mit Zorn nahm ich euch auf zuvor. Welch ein Empfang, den ich euch bot! Ich bot euch Schelte nur statt Brot. Mit Schmähung sucht ich euch zu kränken, wie ich sie mir nur konnt erdenken. Ich bot euch bei mir Übernachtung, doch unwirsch nur und mit Verachtung. So bin ich nun geworden alt und noch den Frevel nicht entgalt. Er ist der Seele noch verspart, steht ihr noch bevor, wenn mir nicht Heil bringt diese Fahrt, die ich in Treuen tat hierher, so muß ich es noch büßen schwer. Zwar gab ich eurem Wunsche nach, doch tat ich's nur zu Hohn und Schmach und bracht euch her auf diesen Stein und schloss euch fest die Glieder ein und warf den Schlüssel in den See. Nicht dacht ich euer wieder je, bis gestern meine sünd'ge Hand in einem Fisch den Schlüssel fand. Das nahmen auch die Herren hier wahr und können's mir bekunden klar. Er schloss die Eisenfesseln auf. Die Alten teilten froh darauf mit ihm ihr geistliches Gewand, und als er nun gekleidet stand, da führten sie mit sich hindann den reinen, sündenlosen Mann von jenem wilden Felsengrat. Der Arme aber war ganz matt und ohne alle Leibesmacht. Da blieben diese drei die Nacht im kleinen Fischerhaus zur Rast. Den Fischer drückt des Jammers Last, und Buße suchte er und Rat für seine schwere Missetat, mit der er sich an ihm vergangen, als er mit Hohne ihn empfangen. Des armen Fischers große Treue und seine tiefe Herzensreue und seine Augen strömend nass, sein sündig Flehen, die schufen das, dass seine Seele Gnade fand. Damals, als noch Gregorius stand in seiner Sünden Macht und Bann, wie das zuvor euch kundgetan, als er aus seinem Reiche ging und ihn der Fischersmann empfing, ungastlich in dem Hause sein und seinem Gast ließ angedeihen, in seinem Hause keine Rast. Da vergaß Gregor, als er voll Hast am Morgen schied, die Tafel sein. So lang er weilte auf dem Stein, hat nichts ihm so viel Qual gemacht, als dass er nicht an sie gedacht. Nun dachte er sogleich daran und mahnte sehr den Fischersmann, wenn er die Tafel wiederfände, dass er sie brächt in seine Hände, damit erleichtert würde ihm seiner Sündenbürde. Um Gottes Willen sollt er's tun. Da sprach zu ihm der Fischer nun: Sie kam nicht vor die Augen mir, doch sagt mir, ließet ihr sie hier, und wo vergaßt ihr sie, und wie? Er sprach da: Liegen ließ ich sie in jenem Hüttlein, wo ich schlief. Denn als man mir am Morgen rief, da ward von Angst ich eingenommen, dass ich zu spät wohl möchte kommen. Ich schreckte aus dem Schlaf empor und lief so schnell euch nach, ich Tor, dass ich die Tafel hier vergaß. Der Fischer sprach: Was hülf uns das, wenn wir sie suchten, wo sie lag? Da ward sie faul schon manchen Tag. Denn leider, lieber Herre mein, stand die verfallene Hütte klein nach euch nicht mehr 2 Wochen, bis sie ward abgebrochen. Ich hab sie ganz und gar verbrannt, und es blieb nichts von Dach und Wand. Ich hasste damals euch so sehr, wenn tauglich sie gewesen wär, zum Schutz vor Wetter, Wind und Regen, ihr hättet nicht darin gelegen. Wo sie gestanden hat zuvor, da sproßt jetzt nutzlos Gras empor, Unkraut und Nesseln ringsumher. Da seufzt der Gottgeliebte schwer und fleht zu Gott, ihm beizustehen. Er würde nicht vom Orte gehen, jetzt erpresst unser Gregorius Gott geradezu, nicht wahr, und fleht zu Gott, ihm beizustehen. Er würde nicht vom Orte gehen, wenn er die Tafel nicht gefunden. Sie eilten nun, sie zu erkunden, mit Gabeln und mit Rechen fort und säuberten den ganzen Ort von Schutt und Unkraut ganz geschwind. Da zeigte gnädig sich gesinnt Gregorio, der gute Gott. Ein Wunderzeichen er ihm bot, denn seine Tafel er noch fand, so neu, als ob des Schreibers Hand sie hätt geschrieben eben. Mit ehrfurchtsvollem Beben sahen sie das alle und mit Lust. Denn das den andern ward bewusst, er wär ein heil'ger Mann fürwahr. Und sicher war der Glaube wahr. 3741 folgende. Als nun am Morgen ihre Fahrt nach Rom hin angetreten ward, da sahen sie oftmals unterwegen, daß treu beständig Gottes Segen auf diesem reinen Manne lag und ihn beschirmte Nacht und Tag. Kein Unfall irgendeiner Art begegnet ihnen auf der Fahrt. Die Speis entgegen ihnen quoll, daß ihre Ranzen blieben voll, wie viel sie auch daraus entnahmen, bis nach dem heil'gen Rom sie kamen, Speisen also, die sie ständig erneuern, als ob sie vom Gral geboten wären oder wie vom Tischlein deck dich. Von einer Gnade höret noch. 3 Tage, ehe er dort einzog, erhob zu Rom sich großer Schall. Es fingen an, all überall die Glocken dort von selbst zu läuten und machten, also kund den Leuten, dass balde in die Stadt zög ein, der ihnen Richter sollte sein. Es merkten Mann und Weib daran, dass dieses wär ein heil'ger Mann. Sie fuhren ihm entgegen da schnell hin nach Aquitania, 3 Meilen in die Weite, und führten im Geleite ihm einen Gottessegen, ein Heiligtum entgegen, und taten das in wollenem Kleid und bloßen Füßen. Er hörte willigliches Grüßen von ihnen allen beim Empfang und Preisen fiel und Lobgesang. Und an den Straßen überall die Siechen lagen ohne Zahl. Die waren in dem Trost gekommen, von ihnen wird ihr Leid genommen. Gar viele hat er unverweilt durch seinen Segensspruch geheilt. Wenn man ihn zu den Kranken führte und einen Siechen Mann berührte, sein guter Wille, seine Hand, sein Wort bloß oder sein Gewand, der wurde da zur selben Stund von seinen Leiden allgesund. Als er in die berühmte Stadt in Rom Einzug gehalten hat, empfing sie ihn mit frohem Sinn. Es bracht ihr reichlichen Gewinn, denn niemals man in dieser Stadt schon einen Papst erwählet hat, indem sie einen Arzt gefunden, der besser heilt der Seelen Wunden. Er konnte wohl nach Rechte leben, dieweil die Maße Richtschnur ihm gegeben vom heil'gen Geiste selber war. Des Rechten pflegt er immer da. Recht ist's, dass man nach Milde lebe, wie sehr man auch in Ansehen schwebe. Das arme Volk dabei gedeiht. Also dir mühte in Gewalte, sagt der Urtext, demütig in der Ausübung von Herrschaft. Justitia als Basis aller Macht, insbesondere der Richtermacht. Doch soll man Unerschrockenheit, dass man gefürchtet sei, auch zeigen und die mit Recht herniederneigen, die da dem Recht entgegen sind. Wenn aber solch ein Teufelskind nicht folgt dem milden Priesterkleid, so brauche man Gewalt bei Zeit. Darum sind die 2 Gerichte gut, dir Myrte in Gewalte. Sie lehren Recht und Übermut sie beugen. Man soll auch den Sündern der Sünden Pein und Schmerzen lindern mit Buße, gnadenvoll und mild, dass sie die Reu mit Lust erfüllt. Das Recht tun, das verlangt zu viel. Darum, wenn man dem Sünder will zu heftig und gestreng nachjagen, so kann der Leib es nicht ertragen. Wenn einer suchen will nach Gnaden, wird er mit Buße überladen, so wird er leicht davon verzagt, dass er von neuem Gott entsagt und wieder wird des Teufels Knecht. Drum gehet Gnade stets vor Recht. Das ist also die Warnung vor einer allzu extremen, zu radikalen Bußauflage, die den Büßenden dazu nötigen könnte, weiterzumachen und Gott zu entsagen. Bei Gregorius war diese furchtbare, diese extreme Buße ja von ihm sich selber aus freiem Willen aufgeladen. So konnte er ein Vorbild geben für ein vollkommen geistlich Leben, so dass der Sünder Gnade fand, der Gute aber treu bestand, sich treu blieb. Von seiner starken Lehre erwuchs des Herrgotts Ehre zu großer Macht und wurde stark dort in des römischen Landes Mark. Das letzte Kapitel bringt die Vereinigung von Mutter und Sohn. Die Mutter Base und sein Weib, die drei vereint in sich ein Leib, als ihr im Aquitanierland vom Papst die Meere ward bekannt, dass guten Trost für ihre Sünden bei ihm die Sünder könnten finden, da suchte sie bei ihm sich Rat um ihre große Missetat, dass ihrer Sündenbürde durch ihn erleichtert würde. Als sie ihn sah mit Augen dann und ihre Beichte ihm begann, da war dem guten Weib zur Stunde noch völlig unbewusst die Kunde, dass es ja wär ihr lieber Sohn, der säße auf des Papstes Thron. Auch hatte sie der Reue Leid so voll und innig sich geweiht, seitdem sie sich geschieden beide, dass ihrem Leib von schweren Leide die blühende Kraft entwichen, der Farbenglanz erblichen. Darum Gregor sie erst erkannte, als sie ihm ihren Namen nannte und Aquitanien, das Land. Als sie ihm beichtend nun gestand, da sagte sie Gregor nicht mehr, als was er selbst mit ihr vorher erfuhr und was ihm selbst bekannt. Da hat er sie sogleich erkannt, als seine Mutter sicherlich. Der Vielgetreue freute sich und dankend pries der Gute Gott, dass sie des Papstes Machtgebot vollkommen unterworfen war, dieweil er sah, dass immerdar gepflogen sie der Reu und Buße. Mit williglichem Sinn und Gruße empfing er seine Mutter da. Viel Herzensfreude ihm geschah, dass er das hohe Glück noch fände, dass er sie seh vor ihrem Ende und ihrem alter Gott das gönnte, dass er sie bei sich haben könnte und geistlich Rat ihr könnte geben für ihre Seele und ihr Leben. Doch ihr ward davon keine Kunde, dass sie ihn je gesehen vor dieser Stunde. Mit Listen sprach er da zu ihr: »Herrin, sagt um Gottes Willen mir, habt jemals ihr seitdem vernommen, wo euer Sohn sei hingekommen, ob er am Leben sei, ob tot?« Da seufzte sie, das war ihr Not, und sprach: »Herr, mir ward keine Kunde, doch weiß ich, dass seit jener Stunde er sich der Reue ganz geweiht. Erfahr ich's nicht mit Sicherheit, so glaub ich's nicht, dass er noch lebe.« Er sprach: »Wenn Gott euch nun das gebe und das in Güte ließ geschehen, dass man ihn hier euch ließe sehen, nun sagt, getrautet ihr euch doch, dass ihr den Sohn erkennet, noch?« Sie sprach: »Ja, trügt mich nicht mein Sinn, ich kenn ihn wieder, seh ich ihn. Er sprach zu ihr: Nun teilt mir mit, ich bitt euch, würde euch damit lieb oder leid geschehen, wenn ihr ihn könntet sehen? Sie sprach: Herr, das ist sicher wahr. Ich hab entsaget ganz und gar des Leibes Freuden und dem Gute, dem Wohlsein und dem frohen Mute, gleich einem Weibe arm und nieder. In meinem Leben kann nicht wieder mir Freude oder Lust geschehen, es sei denn, ich müsste ihn denn wiedersehen. Er sprach: Freut euch von Herzensgrunde. Ich kann euch bringen frohe Kunde. Nicht lang ist's her, dass ich ihn fand und dass er mir bei Gott gestand, dass keines Freunds er sich erfreue, der an Beständigkeit und Treue ihm lieber könnte sein als ihr. Sie sprach: Seid gnädig, saget mir, ob er noch lebt. Er lebt. Doch wie? Es geht ihm wohl, und er ist hier. Kann ich ihn sehen, oh, sagt es mir? Jawohl, er ist nicht weit von hier. O Herr, so lasset mich ihn sehen. Frau, euer Wille soll geschehen. Dieweil ihr ihn denn sehen wollt, ist's Not nicht, dass ihr warten sollt. Viel liebe Mutter, seht mich an. Ich bin euer Sohn und euer Mann.